Ein gesellschaftskritischer Gangsterfilm ist dem südkoreanischen Regisseur Kim Ki-duk mit seinem Thriller Pietà gelungen. In Venedig bekam er dafür den Goldenen Löwen und beim Hamburger Filmfest, das am Wochenende zu Ende ging, den Douglas Sirk-Preis. Kim Ki-duk und seine Kollegen stehen für ein innovatives und exzessives Kino, das mit radikalen Werken auf sich aufmerksam macht. Was koreanisches Kino ausmacht, damit beschäftigt sich unsere Filmkritikerin Anke Lewicke, und zwar vor Ort. Sie ist nämlich im Auftrag der Berlinale gerade in der südkoreanischen Hafenstadt Busan, wo zum 17. Mal ein internationales Filmfestival mit Schwerpunkt auf das asiatische und koreanische Kino stattfindet. Frau Lewicke, wie sieht denn dieses Filmfestival aus, so wie alle internationalen Filmfestivals mit roten Teppich, Stars und kreischenden Fans? Die Inszenierung des Glamour scheint ja überall auf der Welt dieselbe zu sein und trotzdem ist es hier ein bisschen anders, eben extremer, aber eben auch exotischer, extremer, weil man das Gefühl hat, dass gerade hier am Wochenende halb Korea mit Kind und Kegel nach Busan gekommen ist, auf der Jagd nach Stars gegangen ist. Überall standen sie an dem roten Teppich vor den Kinos, vor den Hotels. Und wann immer sich ein bekanntes Gesicht gezeigt hat, dann ging ein unglaubliches Gekreische los, das gerade von den jungen Schulmädchen in ihren Uniformen, das ist unglaublich. Man möchte sich am liebsten wirklich die Ohren zuhalten, aber exotisch ist es eben auch, wenn man die Stars ja gar nicht kennt. Und das hat natürlich auch was Schönes in unseren globalisierten Zeiten, dass es eben Kinematografien gibt, die noch ihre ganz eigenen Stars haben. Und man kann auch viel lernen, wenn man sich das alles anschaut. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, woher kommen denn die ganzen alten Damen? Und da wurde mir erklärt, ja, koreanische Seifenoper sind überall in Südostasien sehr beliebt und diese alten Damen, die kommen eben aus Japan, um ihre Stars so da zu sehen. Und das Schöne ist, die Koreaner, die drängeln immer und die alten Japanerinnen, die stehen sich dann eben in Reihe und Glied auf und warten ganz höflich, ob sie denn auch ein Autogramm bekommen. Also offenbar nicht nur die koreanischen Filme sind exzessiv, sondern auch ein extremes Publikum. Ja, das kann man sagen. Und das Kino hat in Korea wirklich einen großen Stellenwert. Also wenn man sich die Box-Office-Hits der letzten Jahre anschaut, ist die Nummer 1 zwar Avatar von James Cameron, dann kommen aber erst einmal nur koreanische Titel. Also auch in diesem Jahr gab es wieder einige Filme, etwa eine Thriller-Komödie oder ein Historienschinken, die beide jeweils über 5 Millionen Zuschauer hier ins Kino lockten. Aber man muss aber sagen, dass das Kino in erster Linie schon Unterhaltungsware ist. Das merkt man auch an der Lage der Kinos. Also die ganzen Multiplex-Kinos befinden sich dann immer im obersten Stock von den Kaufhäusern. Erst wird geshoppt, dann geht man eben Kino konsumieren. Aber doch so langsam fängt man auch hier an, zwischen Mainstream und Arthouse zu unterscheiden. Und das hat sich ja auch mit den Erfolgen von Kim Ki-duk und Park Chan-wook zu tun, dass man einfach merkt, dass Kino mehr sein kann als einfach nur Unterhaltung. Was haben Sie denn so gesehen? Sie schauen ja schon seit Donnerstag, also seit Tagen, einen Film nach dem anderen. Um welche Themen geht es so im aktuellen koreanischen Kino? Ja, man kann schon sagen, dass sich das koreanische Kino in diesem Jahr an seiner Gegenwart, aber auch an seiner jüngsten Geschichte regelrecht abarbeitet. Also nach der japanischen Besatzung, nach der Militärregierung ist man ja in Korea einfach so in eine Hypermoderne durchgestartet, ohne die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und das macht auf einmal das Kino. Also man befindet sich dann eben in den Folterkellern der Militärregierung wieder. Man sieht en Detail, was damals passiert ist. Und überhaupt ist das koreanische Kino voller Rachegeschichten, weil ja nie offiziell die Verbrechen der Militärregierung verfolgt wurden, macht sich die Wut eben an anderer Stelle Luft. Und die Gewalt, die damals verübt wurde, die aber nie verdaut wurde, wird eben jetzt unbewusst häufig weitergegeben, geht eben auch auf die jüngste Generation über. Und wenn sich das koreanische Kino dann aber jetzt in der Gegenwart umschaut, dann scheint der Wirtschaftsboom wirklich einfach vorbei. Es geht um Arbeitslosigkeit, um junge Menschen, die in eine orientierungslose Zukunft schauen. Also es geht wirklich hier um Überlebenskämpfe. Und deshalb fällt dieses Kino, glaube ich, auch so extrem aus. Muss denn das Kino in Korea auch selbst ums Überleben kämpfen? Wie finanziert sich denn die Branche? Ja, also man kann sagen, dass man hier von einer wirklich funktionierenden Filmindustrie sprechen kann, also ganz anders als bei uns. Es gibt hier kaum eine öffentliche oder staatliche Filmförderung. Das sind hauptsächlich private Investoren, also große Elektronikfirmen, aber auch eine Kaufhauskette. Die haben eben immer Unterhaltungsabteilungen und die investieren ins Fernsehen, ins Kino. Und wie man sieht, scheuen sie eben auch das künstlerische Risiko nicht und haben damit auf internationalen Festivals auch Erfolg. Und wie ist so die Atmosphäre nach dem Kinoschauen? Also gehen Sie abends auch jeden Abend schön aus? Ja, das kann man sagen. Und auch wenn Busan mittlerweile das größte Festival in Asien ist, ist es immer noch überschaubar. Und man lernt eben ganz schnell dann doch die Regisseure und die Schauspieler kennen. Und man kann dann aber auch sehr interessante Beobachtungen während der Partys machen. Also mit den Koreanern kommt man zum Beispiel nur ins Gespräch, wenn man die Visitenkarte abgegeben hat, wenn sie einen einordnen können. Und es ist auch ganz interessant, weil es gibt ja in Korea auch ein sehr starkes Autoritätsdenken. Und wenn sich ein koreanischer Filmboss dann einfach vorgenommen hat, so, er möchte jetzt mal richtig hier durchfeiern, dann muss die ganze Belegschaft mitmachen, mittrinken. Also das Autoritätsgefüge muss auch nachts während der Party gewahrt bleiben. Anke Lebecker aus Südkorea vom Internationalen Filmfestival in Busan. Und Anfang November kommt dann übrigens auch Kim Ki-duks neuer, vielfach ausgezeichneter Film in die deutschen Kinos.